This morning, I'm continuing our series on our essentials of Christianity. Heute Morgen machen wir weiter mit unserer Serie der Grundlagen des christlichen Glaubens. And we're going to be talking about God and who this God is that we worship. Und wir werden über Gott reden und wer dieser Gott ist, den wir anbeten. I found this on the beach in California, and I have this on my desk. I like this. Ich habe das hier am Strand von Kalifornien gefunden und ich habe das immer auf meinem Tisch. It reminds me of a walk on the beach when I was in a time of prayer. Es erinnert mich an diesen Spaziergang am Strand, als ich im Gebet war. You know, some people have very peculiar ideas about God. Und einige Leute haben sehr interessante Vorstellungen von Gott. And there's all kinds of different philosophies about God. Und es gibt alle möglichen Philosophien über Gott. Some people would say this is God. Manche Leute würden sagen, das ist Gott. Some people would say God is everything. Manche Leute würden sagen, Gott ist alles. Let me tell you a story that I heard that last weekend. Lass mich euch eine Geschichte erzählen, die ich letztes Wochenende gehört habe. A man was starting a new church in a city. Ein Mann hat eine neue Gemeinde gegründet in einer Stadt. And so he put an advertisement out on a social network inviting people to come to a worship night. Also hat er Werbung ausgesendet über ein soziales Netzwerk, wo er Leute eingeladen hat für einen Lobpreisabend. He had that advertisement go to the whole city. Und diese Werbung war so gemacht, dass sie die ganze Stadt erreichte. And he was really surprised that night with how many people showed up. Und er war ganz überrascht zu sehen, wie viele Leute da auftauchten an dem Abend. And so the people were gathered there and they were beginning to talk with each other. So die Leute haben sich da versammelt und haben angefangen miteinander zu reden. And finally at one point one man raised his hand and he said this is a great time that we can come and worship. Und irgendwann hat ein Mann so seine Hand gehoben und hat gesagt, das ist eine tolle Zeit, dass wir so zusammenkommen zum Anbeten. But what are we going to worship? Aber was beten wir dann an? And then, of course, the pastor was quite shocked. Und dann war der Pastor total schockiert. And he said, well, of course, we're going to worship Jesus. Und er hat gesagt, natürlich werden wir Jesus anbeten. And he could see in the crowd, a lot of people's faces were shocked. Und er konnte sehen, dass in der Menge von, also die Leute teilweise total schockiert waren. And more than half of the people left the room at that moment. Und mehr als die Hälfte der Leute haben dann den Raum verlassen. They were there to worship. Sie waren da, um anzubeten. They didn't really understand that in the Christian context of how they were going to be worshiping. Aber sie haben nicht wirklich verstanden, wie im christlichen Kontext angebetet wird. And we need to ask ourselves, who is this God whom we are worshiping here today? Und wir müssen uns selbst fragen, wer ist dieser Gott, den wir heute hier anbeten wollen? There's so many ideas of who God is and what God is. Es gibt so viele Vorstellungen darüber, wer Gott ist und was er ist. We started last week by saying Christianity is founded upon God's word. The authority of Christian belief is God's word. Wir haben letzte Woche davon gesprochen, dass der christliche Glauben auf dem Wort Gottes gegründet ist, dass das die Autorität ist. And so we are saying, I'm not here to present to you my individual philosophy about God. Also ich bin nicht hier, um euch meine persönliche Philosophie über Gott zu präsentieren. I'm here to present to you what the Bible tells us about God. Sondern ich möchte euch präsentieren, was die Bibel uns erzählt über Gott. And Christianity is based upon the Bible. Und das Christentum ist basiert auf der Bibel. Upon Jesus in his life. Auf Jesus und seinem Leben. And so we're here to present what the Bible tells us. Und wir sind hier, um zu präsentieren, was die Bibel uns sagt. So I want to today I want to really jump into what does the Bible say about who God is. So heute möchte ich wirklich da reingehen, über das zu sprechen, was die Bibel uns sagt, wer Gott ist. It's very possible that you are a Christian and have still mixed up ideas about who God is. Es ist möglich, dass du ein Christ bist und trotzdem noch irgendwie so vermischte Vorstellungen davon hast, wer Gott ist. You love Jesus? Du liebst Jesus? But you might think God's in this Aber du könntest trotzdem denken, dass Gott auch in diesem Stück Holz ist. You know, sometimes, last week I told you, the Bible corrects us when we're wrong. Letzte Woche hatte ich gesagt, die Bibel korrigiert uns, wenn wir uns irren. And so sometimes our thinking is wrong. Und manchmal ist unser Denken falsch. So let's discover what the right is about who God is. So lasst uns entdecken, was das Richtige ist über das Wesen Gottes. And so we're going to start off with a statement about God that has been accepted by Christian faith for hundreds of years. So wir fangen an mit einer Aussage über Gott, die akzeptiert wird von Christen über Jahrhunderte hinweg schon. And we start off. Next, yeah. We believe in the unity of the true and living God who is eternal. Wir glauben an die Einheit des wahren und lebendigen Gottes, der ewig ist. The self-existent one who has revealed himself as one being in three persons. Der selbstexistente eine, der sich selbst als ein Wesen in drei Personen offenbart hat. Father, Son and Holy Spirit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. And who is the creator and preserver of things visible and invisible. Und der Schöpfer und Erhalter alles Sichtbaren und Unsichtbaren ist. Now I haven't included all the scriptures there. Oh, I forgot. We've got a little handout there. Da hinten gibt's ein kleines Handout. And it has this on there. So we don't have that many. Maybe you can look on with someone. But go ahead and pass them out. Wir haben nicht so viele. Vielleicht könnt ihr zu zweit oder zu dritt. All the people in the first service took them. I'm sorry. Alle Leute im ersten Gottesdienst haben sie genommen. I didn't expect so many people. This is great. Ich habe nicht so viele Leute erwartet und das ist toll. I didn't have enough faith. Ich hatte nicht genug Glauben. Oh, it's really bad. Das ist richtig schlecht. Next week I'll have more faith. Nächste Woche werde ich mehr Glauben haben. Okay. And actually you can get all of this on the website. We'll post this on the website. You can get this material. Und all dieses Material wird es auch auf der Website geben. While you're getting those, also in the back on the bar there's the lesson from last week. Und hinten an der Bar gibt es auch noch die Lektion vom letzten Mal. And on our website there's supplementary material on last week's lesson. So if you want to know more about the Bible, it's on our website. Und auf der Website gibt es auch noch Zusatzmaterial zur Lektion vom letzten Mal. Also wenn du mehr über die Bibel erfahren möchtest, dann kannst du dir das da holen. So listed on this paper here, now be careful. Hey everyone, the danger with a teacher handing out things like this is the people start reading everything. Das Gefährliche ist, wenn man sowas austeilt wie jetzt gerade, dass die Leute anfangen, das zu lesen. We're going to go through it all right now. In a moment, we're going to go through it all. Und wir werden das alles durchgehen jetzt. So stay with me, everyone, okay? Also bleibt bei mir. But looking at the first page there, it has scriptures listed that show what we just stated. Aber auf der ersten Seite könnt ihr sehen, dass da die ganzen Schriftstellen sind, die das belegen, was wir gerade gesagt haben. But let's talk for a moment about defining God. Aber lasst uns einen Moment darüber sprechen, wie man Gott definiert. First of all, the Bible does not try to prove that God exists. Als erstes versucht die Bibel nicht zu belegen oder zu beweisen, dass Gott existiert. The Bible simply states it as a fact and that's it. Sondern die Bibel akzeptiert das einfach als Tatsache. I'm not here to try to debate with other people against their beliefs. Ich bin nicht hier, um mit anderen Leuten zu streiten oder gegen ihren Glauben anzutreten. As I said a few minutes ago, instead I'm just simply saying what the Bible says. Sondern ich möchte stattdessen einfach sagen, was die Bibel sagt. And the Bible does not try to prove to you that God exists. It states it as a fact. Und die Bibel versucht nicht dir zu beweisen, dass Gott existiert, sondern akzeptiert es einfach als einen Fakt, als eine Tatsache. In the first service a lady came up to me afterwards and said, I'm having difficulty believing some things. Und nach dem ersten Gottesdienst kam eine Frau zu mir und sagte, ich habe Schwierigkeiten, bestimmte Dinge zu glauben. And she told me the things she's having difficulty believing. Und dann hat sie mir gesagt, bei welchen Dingen sie Schwierigkeiten hat, daran zu glauben. Actually, it was the concept of eternity. Und es war dieses Konzept der Ewigkeit. And I told her, I said, some things are just mysteries to our human mind. Und ich habe gesagt, manche Dinge sind einfach Geheimnis, ein Geheimnis für unser menschliches Denken. And we just need to accept some things by faith. Und manche Dinge müssen wir einfach im Glauben akzeptieren. And Christianity is an act of faith. Und das Christentum, der christliche Glaube, ist ein Akt des, des Glaubens. God doesn't try to prove himself. Gott versucht nicht, sich selbst zu beweisen. And we cannot really define God in our limited human terms. Und wir können Gott auch nicht definieren in unseren limitierten und menschlichen Begriffen. He's so much greater than our finite thinking. Er ist so viel größer als unser endliches Denken. Many times when we try to define things, we try to put measurements on things and put a scientific evaluation on things. Ganz oft, wenn wir versuchen, Dinge zu definieren, dann versuchen wir sie irgendwie zu messen und sie irgendwie wissenschaftlich zu beschreiben. It has this shape and it has this length and it's defined in this certain natural way. Es hat diese Form und es hat diese bestimmte Länge und es wird auf diese Art und Weise natürlich definiert. But God surpasses all human measurement. Aber Gott übersteigt alle menschlichen Messwerte und Maßstäbe. So we're not trying to just give a definition that we can clearly naturally understand. Also versuchen wir nicht eine Definition zu geben, die wir natürlich und menschlich verstehen können. But we can see who God is. Aber wir können sehen, wer Gott ist. And we can see what his character is like. Und wir können auch sehen, wie sein Charakter ist. And so this morning we're going to go through some of the things, the attributes of God. Who is this God? What does he act like? Und heute Morgen werden wir durch ein paar Dinge gehen, die Gott beschreiben, die seine Eigenschaften sind, wie er ist und wie er sich verhält. So let's start off with point number one. Lass uns anfangen mit Punkt 1. It's on your second page there. Ist auf eurer zweiten Seite. And if you have a pen there and you want to fill in the blanks, we're going to have these answers up here for you. Und wenn ihr einen Stift habt und da die Lücken ausfüllen wollt, dann haben wir hier vorne die Antworten. Or if you want to be lazy this morning and just listen. Und wenn du faul sein möchtest und einfach zuhören möchtest. You can get the answers on the website. Dann kannst du die Antworten auf der Website kriegen. And if you really want to study, you can get the answers right here. Wenn du richtig studieren willst, dann stehen die Antworten in der Bibel. In your Deutsch Bible. This is my English Bible. Okay. Good. Number one. Nummer God eins. Is eternal. Gott ist ewig. He has no beginning and no end. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Let's read Psalm 90, verse 2. Psalm 90, Vers 2. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. This concept of eternity says that he is from infinity in the past to infinity in the future. Dieses Konzept der Ewigkeit sagt, dass er von der Unendlichkeit der Vergangenheit bis hin in die Unendlichkeit der Zukunft ist. Time is not an element in God's sphere. Die Zeit ist kein Element in der Sphäre Gottes. There's not going to be an ending. It's going to continue on and on and on. Es gibt kein Ende. Es wird einfach immer weitergehen. You know, we are eternal beings. Wisst ihr, wir sind ewige Wesen. We will continue on and on and on. Wir werden immer weiter existieren. And it's going to be wonderful when we're in our right relationship with God, continuing on forever. Und es wird wundervoll sein, wenn wir in der richtigen Beziehung zu Gott stehen, dass wir dann immer weiter existieren. Next, God is self-existent. Deborah invented a new word for us. Nächste ist, Gott ist selbstexistent. Deborah told me, Jim, that word doesn't exist in German. Ja, ich habe zu Jim gesagt, das Wort gibt's auf Deutsch eigentlich nicht. And so I said, she said, well, I invented one. Und dann habe ich einfach eins ausgefunden. You know, and then I thought about it. Well, this word is only used for God in English. Und dann habe ich gedacht, in Englisch wird das Wort auch nur für Gott benutzt. There is nothing else that is self-existent. Es gibt nichts anderes, das selbst existent ist. It means that he depends absolutely on no other source to be. Und das bedeutet einfach, dass er von nichts anderem, von keiner anderen Quelle abhängt, um zu sein. He needs nothing from the outside to sustain himself. Er braucht nichts von außerhalb, um sich selbst zu erhalten. All of us need something to continue our life. Wir alle brauchen bestimmte Dinge, um weiterleben zu können. Our physical life anyway. Unser körperliches und physikalisches Leben. And God needs nothing. Aber Gott braucht nichts. He exists. He self-exists. Er ist selbstexistent. Colossians 1:17. Kolosser 1, Vers 17, und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Number 3, immutable. Nummer 3, unveränderlich. He never, never changes. Er verändert sich nie. We people change all the time. Menschen verändern sich andauernd. Sometimes people really change. Manchmal verändern sich Leute wirklich. You don't know what they're going to be like the next day. Du hast keine Ahnung, wie sie am nächsten Tag sein werden. It creates a lot of insecurity. Das schafft sehr viel Unsicherheit. You can be very secure with God. Du kannst dir ganz sicher sein mit Gott. He does not change. Er verändert sich nicht. That is wonderful. Und das ist wundervoll. When I discover who he is and what he's like, I can be secure because he doesn't change. Wenn ich entdecke, wer er ist und wie er ist, dann kann ich mir ganz sicher sein, weil er verändert sich nicht. It's found in Matthew chapter 3 verse 6. We see that. Das sehen wir in, it's not Matthew. Oh, it's Malachi, you're right. She also told me that one too. Thanks, you're right. In Malachi 3, Vers 6 steht, denn ich bin der Herr, ich wandle mich nicht. I didn't change my notes here. I changed that, but I didn't change some notes. Okay. Next, he is omnipresent. Omnipresent. Das nächste, Gott ist allgegenwärtig. He is everywhere, all at the same time. Er ist überall zur gleichen Zeit. Jeremiah 23, Vers 24. Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könnte, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? There's nowhere you can go and no situation you can be in where God is not. Es gibt keinen Ort, wo du hingehen könntest und keine Situation, in der du sein könntest, wo Gott nicht auch wäre. That man who was in that hole for 11 days drinking beer and coke. Dieser Mann, der in diesem Loch für 11 Tage war und Bier und Cola getrunken hat. God was there too. Gott war auch da. There is nowhere he is not. Es gibt keinen Ort, wo er nicht auch wäre. Your darkest times of life. Die dunkelsten Zeiten in deinem Leben. You may say, God, where are you? You're not here. In diesen dunklen Zeiten könntest du sagen, Gott, wo bist du? Du bist nicht hier. You may absolutely feel like God is not with you. Vielleicht fühlst du auch, dass Gott, fühlst du dich so, als wäre Gott nicht da. You may absolutely feel like you're separated from him. Du fühlst dich vielleicht so, als wärst du von Gott getrennt. You may be separated in your soul. Und in deiner Seele bist du vielleicht auch von ihm getrennt. But God is there. Aber Gott ist da. And wherever and whenever we can call on him. Und wo auch immer wir sind und wann immer, wir können ihn immer anrufen. There is no question about that. Da gibt es keine Frage darüber. If we have these things and the other things we're talking about, if we have them settled in our hearts, we will be secure people. Wenn diese Dinge, über die wir jetzt reden, fest in unserem Herzen sind, dann werden wir sichere Leute sein. Number 5, he is all-knowing. Nummer 5, er ist allwissend. He knows the past, the present and the future. Er kennt das, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Psalm 139, Vers 4. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. There is nothing that happens in this universe that God is not aware of. Es gibt nichts in diesem Universum, das passiert, von dem Gott nicht schon wüsste. Now that often raises some real questions in our minds. Und das bringt manchmal Fragen auf. If God knows all these things, why are all these bad things happening? Wenn Gott alle Dinge weiß, warum passieren dann diese schlimmen Sachen? Why is my life going in this direction that seems so bad to me? Warum geht mein Leben in diese Richtung, die so schlecht aussieht für mich? And so often we conclude, well then, God either is a bad God or he doesn't know. Und unsere Schlussfolgerung ist dann oft, dass Gott entweder ein böser Gott ist oder dass er nicht darüber Bescheid weiß. Well, we need to settle that the Bible declares God knows all things. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die Bibel sagt, Gott kennt alle Dinge. And even though we may not understand it, und auch wenn wir es nicht verstehen, we might not understand how these things can work for good or how these things can be happening in my life. Wir verstehen vielleicht nicht, wie diese Dinge etwas Gutes hervorbringen können oder warum sie in meinem Leben passieren. God is aware of it. God knows what's going on. Aber Gott weiß, warum sie passieren. As we'll learn in a moment, he has all wisdom, so he knows how to do things the right way. Wie wir gleich lernen werden, er hat die Weisheit, also weiß er auch, wie er die Dinge richtig fügen kann. And even though we may think this doesn't work, God knows better. Und auch wenn wir denken, das funktioniert so einfach nicht, dann weiß Gott es immer noch besser. Number 6, he is all powerful. Nummer 6, er ist allmächtig. Jeremiah 32, verse 17. Jeremia 32, Vers 17. Ach Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgereckten Arm, und es ist kein Ding vor dir unmöglich. The greatest power that man can invent is nowhere even close to the power of God. Die größte Kraft, die Menschen erfinden können, ist noch nicht mal annähernd zu das, was Gottes Kraft ausmacht. We see rockets now going to Mars. Wir sehen, dass jetzt sogar Raketen auf den Mars fliegen. We see even now they're talking about sending more people to the moon. Jetzt sprechen sie auch davon, noch mehr Menschen auf den Mond zu schicken. We're inventing unbelievable things. Wir erfinden unglaubliche Dinge. My brother-in-law works at a laboratory that splits the atom. Mein Schwager arbeitet in einem Labor, das Atome spaltet. One of the biggest, not the biggest here in Switzerland, but it's in California. Das ist in Kalifornien, dieses Labor. And they split the atom and it creates incredible power. Sie spalten diese Atome und das kreiert ganz unglaubliche Kraft. Power that can, well, you know what kind of power I'm talking about. Und ihr wisst, von was für eine Art von Kraft ich da rede. But the power of God is so much greater than anything man can invent or think of. Aber die Macht und die Kraft Gottes sind so viel größer als irgendetwas, was der Mensch sich erdenken könnte oder erfinden könnte. Now, in some parts of the world, people there's manifestations of evil spirits much more than there are in Berlin. Und in einigen Teilen der Welt gibt es Manifestationen von bösen Geistern viel mehr als hier in Berlin. You'll see some in some places where people are so controlled by the power of an evil spirit, they're thrown on the ground, they're thrown in the fires, all kinds of things. Und es gibt Orte in dieser Welt, wo Leute von diesen bösen Geistern so dominiert sind, dass sie auf den Boden fallen oder ins Feuer fallen. And these spirits seem to be so powerful. Und diese Geister scheinen so machtvoll zu sein. Maybe we don't have that kind of control in Berlin, but we have other things that control people's lives. Vielleicht haben wir nicht diese Art von Kontrolle hier in Berlin, aber wir haben andere Arten von Kontrolle. Powers that seem so powerful that destroy people. Mächte und Kräfte, die so machtvoll aussehen, die Leute zerstören können. But there is no power that can withstand the power of God. Aber es gibt keine Kraft, die der Kraft Gottes widerstehen könnte. All of those things are nothing compared to his power. Alle diese Dinge sind nichts im Vergleich zu seiner Macht. He spoke and the worlds were created. Er hat gesprochen und die Welt wurde geschaffen. There is no question concerning his power over all things. Seine Kraft über seine Macht über alle Dinge steht außer Frage. This is our God. Das ist unser Gott. He is all powerful. Er ist allmächtig. Without question. Außer Frage. So whatever situation you face in your life that may be seems so powerful to you and so controlling to you, God's power is greater. Was immer du in was für einer Situation du dich auch befinden magst in deinem Leben, die für dich vielleicht so machtvoll aussehen kann, Gott ist stärker als das. The next point is God is sovereign. Der nächste Punkt ist, dass Gott souverän ist. He is the highest authority that there is. Er ist die höchste Autorität, die es gibt. There is none higher. Es gibt nichts, was höher wäre. Now we try to be sovereign ourselves. Wir versuchen oft selbst souverän zu sein. We try to rule our lives and control our lives. Wir versuchen unser Leben zu regieren und zu kontrollieren. We try to decide what we want to happen and what we don't want to happen. Wir versuchen selbst die Entscheidung darüber zu treffen, was passieren soll. But we are only his creation. Aber wir sind nur seine Schöpfung. We might think we're sovereign, but we're not. Wir denken vielleicht, dass wir souverän sind, aber wir sind es nicht. All of these elements of natural life have effect on our lives. Alle diese Elemente des natürlichen Lebens haben einen Effekt, eine Auswirkung auf unser Leben. Nothing has an effect on God. Aber nichts davon wirkt sich auf Gott aus. He decides what he wants and how he wants it, and it's settled. Er entscheidet, was er will und wie er es will, und das war's. Nothing can contradict his sovereign power and ability. Nichts kann seiner souveränen Kraft und Fähigkeit widersprechen. And it's our responsibility to yield to his sovereignty. Und unsere Verantwortung ist es, uns seiner Souveränität hinzugeben. We need to yield and say, you are the sovereign one, Lord of my life. Wir müssen uns hingeben und sagen, du bist der souveräne Herr meines Lebens. You're the highest authority. Du bist die höchste Autorität in my life. In meinem Leben. We need to let him be sovereign. Wir müssen es zulassen, dass er souverän ist. Now the next thing, I actually probably don't have the right word up here, or there's two words, and I messed that up. He is Trinity. Gott ist, existiert in einer Trinität, okay, einer Dreieinigkeit. Yeah, okay, that was the other one. Okay, so you can write down either one. What you just said, tell me that again. Dreieinigkeit. Dreieinigkeit? Yeah. Ooh, cool. Dreieinigkeit. Okay? Now, I'll tell you what. This is a very difficult concept to really understand. Das ist ein Konzept, das sehr, sehr schwer zu verstehen ist. But it's important for us to try to grab a hold of. Aber es ist wichtig für uns, dass wir versuchen, es zu erfassen. And that is that God is one. Und das ist, dass Gott einer ist. But he is one in three persons. Aber dass er einer in drei Personen ist. You know, that's hard to put into these little brains. Das ist sehr schwer, in diese kleinen Gehirne reinzukriegen. How can there be one God but three persons of God? Wie kann da ein Gott sein, aber drei Personen Gottes? And so let's look at that for a moment. Lass uns das einen Moment lang anschauen. There are three distinct personalities. Es gibt drei unterschiedliche Persönlichkeiten. And we'll list them in a moment, but they are Father, Son, and the Holy Spirit. Und das sind Vater, Sohn und Heiliger Geist. Okay, three distinct personalities and persons. Drei unterschiedliche Persönlichkeiten, Personen. But all three of them are completely God. Aber alle diese drei sind alle komplett Gott. And they are all one being. Like one being. That's all I can say. Und sie sind ein Wesen. Now, I used to try to describe it as like water and ice and vapor, steam. Ich habe es früher immer beschrieben mit diesem Beispiel, das Wasser, Eis und Dampf. But I don't know if that analogy really is correct. Aber ich weiß nicht, ob dieses Beispiel korrekt ist. God is one, no question. We don't worship three gods. Gott ist einer, das steht außer Frage. Wir beten nicht drei unterschiedliche Götter an. We worship one God. Wir beten einen Gott an. He is all of these things we've said. Er hat alle diese Eigenschaften, die wir gerade genannt haben. He's going to be all the things we mentioned about his character. Er hat alle diese Eigenschaften, die wir noch nennen werden, über seinen Charakter. But he's in the three persons of Father, Son, and Holy Spirit. Aber er besteht in diesen drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Okay. I could try to give you some technical definitions, but it's hard. Ich könnte versuchen, euch so ein paar theoretische Definitionen zu geben, aber es ist sehr schwierig. But Christianity, Christian theologians have looked at this for the last 2,000 years. Christliche Theologen haben sich diese Sache über die letzten 1000 Jahre angeschaut. And they've debated about this. Und haben darüber debattiert. And the conclusion for mainline Christianity is God is a Trinity. Und die Schlussfolgerung daraus ist, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. And that's from the scripture. Und das kommt aus der Schrift. That word Trinity is not in the Bible. Das Wort der Einigkeit ist nicht in der Bibel. But the picture of the Trinity is. Aber das Bild dieser Dreieinigkeit, das ist in der Bibel. And so let's look at this God in three persons. Let's look at the Father. Lasst uns dieses mit Gott in drei Personen anschauen. Lasst uns zuerst zu Gott dem Vater gehen. Okay, Ephesians chapter 4 verse 6, we see that a scripture about Father God. Go ahead. Epheser 4 Vers 6, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. And when Jesus came to this earth, und als Jesus auf diese Erde kam, he continually spoke of God as Father. Hat er die ganze Zeit von Gott als Vater gesprochen. And he continually reached out to his heavenly Father, and he told us to pray to our heavenly Father. Und er hat sich die ganze Zeit immer wieder zu seinem himmlischen Vater ausgestreckt und hat uns auch angewiesen, diesen Vater anzubeten. Now at the same time, the Son of God, Jesus Christ, is God. Und gleichzeitig ist aber auch der Sohn Gottes Gott. Titus chapter 2 verse 13. Titus 2, Vers 13. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Now, next week we're going to talk more about Jesus himself. Nächste Woche werden wir noch mehr über Jesus sprechen. And that's our lesson next week is Jesus. Das ist die Lektion für nächste Woche, Jesus. But we need to realize he is fully and completely God. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass er vollkommen und komplett Gott ist. And then the third is the Holy Spirit. Und das dritte ist der Heilige Geist. Now there's a scripture here about the Holy Spirit that's very interesting how it says this. Es gibt hier eine Schriftstelle über den Heiligen Geist, die sehr interessant ist. Ananias was lying to the Holy Spirit and the scripture says here, why did you lie to God? Ananias hat den Heiligen Geist belogen und in dieser Schriftstelle heißt es, warum hast du Gott belogen? Go ahead and read that. Apostelgeschichte 5, Vers 3 und 4. Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Now we're going to also, in 2 weeks we're going to talk about the Holy Spirit. Und in 2 Wochen werden wir über den Heiligen Geist sprechen. Okay, the characteristics of God now. Let's look at his personality a little closer. Lass uns nun die Charakteristika Gottes anschauen, seine Persönlichkeit. The Bible tells us that God is love. Die Bibel sagt uns, dass Gott Liebe ist. It doesn't say that God just only has love. Es sagt nicht, dass Gott nur Liebe hat. It says God is love. Sondern es heißt, Gott ist die Liebe. You know, some of you have love. Einige von euch haben Liebe. Hopefully you have love. Hoffentlich. Sometimes we have love and sometimes we don't. Manchmal haben wir Liebe und manchmal nicht. It's sure not like God. Und das ist sicherlich nicht so wie Gott ist. He is love. Er ist die Liebe. And we can trust that. Und darauf können wir wirklich vertrauen. The Bible declares it over and over and over. He is love. Die Bibel sagt das immer und immer wieder. Er ist Liebe. And we need to have that settled in our hearts. Und das muss tief in unser Herz sacken. This is the God we worship. Das ist der Gott, den wir anbeten. He is love. Thank you. Er ist Liebe. He is holy. Number 2. He is holy. Er ist heilig. The word holy means separated. Das Wort heilig bedeutet separated. Getrennt sein, abgesetzt sein. Yeah. Now, what's he separated from? He's not separated from his people. Von was ist er denn getrennt? Er ist doch nicht getrennt von seinen Leuten. He's set apart to a level of purity that is far from impurity. Er ist abgesetzt zu einem. He's set apart to a pureness. Einem Grad von Reinheit gegenüber dieser Unreinheit. And so there's nothing impure that touches him. Es gibt nichts Unreines, das ihn berühren könnte. He is holy. Er ist heilig. He is apart from all impurity. Er ist weit weg von aller Unreinheit. Number 3, he is righteous. Nummer 3, er ist gerecht. He's honest, he's fair. Er ist ehrlich und er ist fair. What he does is right. Was er tut, ist richtig. It's always right. Es ist immer richtig. There's nothing wrong in any of his actions. Es gibt nichts, was falsch wäre in irgendeiner einer seiner Handlungen. He is good. Number four. Er ist gut. Nummer vier. Just like a father to children. So wie ein Vater zu seinen Kindern. A loving father. Ein liebender Vater. A father who's full of love. Ein Vater, der voll mit Liebe ist. He cares for his children and he is good to his children. Der sich um seine Kinder kümmert und gut zu ihnen ist. There's no bad in him. Es gibt nichts Böses in ihm. There's no bad intentions or feelings in him. Es gibt keine falschen Intentionen oder Gefühle, schlechte Gefühle in ihm. Number five, he is faithful. Nummer 5, er ist treu. Wow, what a wonderful thing that God is faithful. Was für eine wundervolle Sache, dass Gott treu ist. He doesn't give up on us. Er gibt uns nicht auf. He doesn't turn his back on us. Er kehrt uns nicht den Rücken zu. Even though we may be unfaithful, he is still faithful. Auch wenn wir untreu sind, dann ist er immer noch treu. When he promises, he keeps his promise. Wenn er etwas verspricht, dann hält er diese Versprechen. And he has promised to forgive us our sins. Und er hat versprochen, uns unsere Sünden zu vergeben. He has promised to give us new life when we call upon his name. Er hat versprochen, uns neues Leben zu geben, wenn wir seinen Namen anrufen. He has promised to give us eternal life through Jesus Christ. Er hat versprochen, uns ewiges Leben durch Jesus Christus zu geben. And what he has promised will be done. Und was er versprochen hat, wird geschehen. And we don't have to have any doubt whatsoever. Und darüber müssen wir keine Zweifel haben. He is faithful. Er ist treu. You know, when I go through things in my life that may really be questioned, what is going on here? Wenn ich durch Zeiten in meinem Leben gehe, die ich wirklich in Frage stelle. Things may look terrible to me. Wenn ich nicht verstehe und Dinge einfach ganz furchtbar für mich aussehen. It may look like the whole world is against me or everything in life has turned on me. Wenn es so aussieht, als wäre die ganze Welt gegen mich. I don't have to have any question inside. Dann muss ich keine Frage in mir drinnen haben. Because I know the God of the Scriptures is a faithful God. Weil ich weiß, dass der Gott der Bibel ein treuer Gott ist. And that's who I'm worshiping. Und das ist der, den ich anbete. He is the one who is my Lord. Und er ist mein Herr. He's not a stick. Er ist kein Stock. He's not a stone. Er ist kein Stein. He feels, he has personality. Er fühlt und er hat Persönlichkeit. And that God is faithful. Und dieser Gott ist treu. And I can trust that. Und ich kann dem vertrauen. Now, I might not understand, ich verstehe es vielleicht nicht, but I can trust. Aber ich kann vertrauen. Number six. Nummer 6. He is wise in himself. Er ist aus sich selbst heraus weise. He has all wisdom. Er hat alle Weisheit. And that's one of the reasons I can trust him. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich ihm vertrauen kann. When I'm going through the most difficult things, I can trust him because I know he knows better than I know. Wenn ich durch die schwierigsten Dinge gehe, kann ich ihm vertrauen, weil ich weiß, dass er weise ist und dass er es besser weiß. I might not understand and I may question. Ich verstehe es vielleicht nicht und ich stelle es vielleicht auch in Frage. But he knows best. Aber er weiß es am besten. And I put my faith in that. Und darauf setze ich meinen Glauben. God, why is this happening? It looks terrible, but God, I can trust you. You have all wisdom. Gott, warum passiert das? Das sieht ganz furchtbar aus, aber ich vertraue dir, Gott. Now, wisdom is dealing with how things need to be done. Weisheit beschäftigt sich damit, wie Dinge getan werden sollen. And so, God, if I need to feel like I'm dying, which I've felt many times. Und Gott, wenn ich mich so fühle, als wäre ich am Sterben, wie ich mich oft gefühlt habe. I remember when I first started preaching. Ich weiß, als ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu predigen. There's a thing called preacher blues. Preacher's blues. Da gibt es so ein Ding, das heißt Prediger Blues. Many pastors talk about wanting to quit every Monday. Viele Pastoren sprechen davon, dass sie jeden Montag aufhören wollen. They feel very, you know, often feel very discouraged. Sie fühlen sich oft sehr entmutigt. Maybe they felt like they didn't deliver the word the way they should have delivered it. Vielleicht fühlen sie sich so, als hätten sie das Wort nicht so weitergegeben, wie sie es hätten tun sollen. Or that they failed in some way. Oder dass sie in irgendeiner Art und Weise versagt haben. Or people failed them in some way. Oder dass Leute ihnen gegenüber versagt haben. And so there's this thing called preacher's blues. Also gibt es dieses Ding, das Predigerblues heißt. And when I first started preaching, I had that a lot. Und am Anfang, als ich angefangen habe zu predigen, hatte ich das ganz oft. And I even talked to another pastor and I said, this is awful. Und ich habe mit einem anderen Pastor gesprochen und habe gesagt, das ist einfach ganz schrecklich. And I said to him, I think this is going to kill me. Ich habe gesagt, ich glaube, das bringt mich um. It's so bad. I can't live a life like this. Das ist so schlimm, ich kann so nicht leben. Well, in some ways it did kill me. Und auf eine bestimmte Art und Weise hat es mich umgebracht. You know, it killed my ego. Es hat mein Ego umgebracht. And so I learned how to say, okay, I don't care what I look like, what people think about me. Und ich habe gelernt zu sagen, es ist mir nicht wichtig, wie ich aussehe und was Leute über mich denken. I'm just going to do what I believe I need to be doing. Ich tue einfach das, wovon ich glaube, dass ich es tun muss. And I'm just going to trust God. Und ich werde einfach Gott vertrauen. And if things don't happen the right way that I think that they should happen? Und wenn Dinge nicht so passieren, wie ich denke, dass sie passieren sollten? God's bigger than I am. Gott ist größer als ich. You know, I've heard people talk about sermons that they've preached. Ich habe gehört, wie Leute über Predigten reden, die sie gepredigt gehalten haben. And actually, I've had this happen to me too. Und das ist auch mir schon passiert. I've preached certain things. Ich predige bestimmte Dinge. And the people came to me later. Und dann sind später Leute zu mir gekommen. And they said, you know, I loved what you said. Und die sagen, ich fand's einfach toll, was du gesagt hast. And then they repeated to me what I had said. Und dann wiederholen sie, was ich gesagt habe. And I said, I never said that. Und ich habe gesagt, das habe ich nicht gesagt. You know, I'm glad you liked it, but that's not what I said. Es freut mich, dass es dir gefallen hat, aber das habe ich nicht gesagt. You know, God worked in that person somehow. I don't know how he did. Und Gott hat einfach an dieser Person gewirkt auf irgendeine Art und Weise. So God can even use, you know, this failing instrument and accomplish his purposes. Gott kann sogar ein Instrument benutzen, das versagt und trotzdem seine Ziele erreicht. He knows how to do things in our lives. Er weiß, wie er Dinge zu tun hat in unserem Leben. He is all wisdom. Er hat alle Weisheit. And he knows how to work and how to and how to accomplish what he wants done. Und er weiß, wie er handeln muss und wie er das erreicht, was er haben möchte. And it may be in ways that we would never think of. Und vielleicht auf eine Art und Weise, an die wir nie denken würden. It may be in ways that we don't understand. Vielleicht auf eine Art und Weise, die wir nicht verstehen. I remember another time I went to a good friend of mine. Ich erinnere mich, ein anderes Mal bin ich zu einem sehr guten Freund von mir gegangen. And I was trying to understand why my pastor was acting the way he was towards me. Und ich habe versucht zu verstehen, warum mein Pastor sich so verhalten hat, wie er es getan hat zu mir. In that time of my life I was a very insecure young man. Und in dieser Zeit meines Lebens war ich ein sehr unsicherer junger Mann. I hope it was only in that time. Ich hoffe, es war nur damals so. But anyway, at that time I was very insecure. Immerhin dort, damals war ich sehr unsicher. And so if my pastor didn't smile at me the right way, I would really wonder, what, is he mad at me? Und wenn mein Pastor nicht auf die richtige Art und Weise gelächelt hat, dann habe ich mich gefragt. But I asked my friend, I said, Tom, why do you think he acts like he's doing this in my life? Und ich habe meinen Freund gefragt, Tom, was denkst du, warum er sich so verhält in meinem Leben? And Tom looked at me and he says, you know, probably he doesn't even know he's doing that. Und der Freund hat gesagt, weißt du, wahrscheinlich weiß er noch nicht mal, dass er das tut. And it could be that God is just working in your life in some ways that's the way it needs to happen for these things to change in your life. Und es könnte auch sein, dass Gott auf diese Art und Weise in deinem Leben wirkt, dass sich Dinge halt verändern. And my eyes started to be opened. Und das hat meine Augen geöffnet. And I realized God's working in a very wise way. Und ich habe gemerkt, Gott handelt hier auf eine sehr weise Art und Weise. That I don't even fully understand. Die ich noch nicht mal vollkommen verstehe. And maybe people around me don't understand. Und die Leute um mich herum vielleicht auch nicht. My own pastor probably doesn't understand how God's working. Wahrscheinlich versteht noch nicht mal mein Pastor, wie Gott hier arbeitet. And yet God is all wisdom and he knows what needs to happen to get us to where we need to be. Aber Gott hat alle Weisheit und weiß, was passieren muss, damit wir dorthin kommen, wo wir sein sollen. So the next time I don't smile at you properly. No, it's okay. You want me to translate that? Das nächste Mal, wenn ich nicht richtig euch anlächle, dann wisst ihr Bescheid. Maybe God's doing something. Man, vielleicht macht Gott dann etwas. Maybe it's not just I'm having a bad day. Maybe God. Vielleicht heißt es nicht nur, dass ich einen schlechten Tag habe. But even maybe it is me having a bad day and God's still working. Aber vielleicht habe ich auch einen schlechten Tag und trotzdem handelt Gott. Number 7. Nummer 7. And this is what's so good too. Und das ist, was auch so gut ist. God is forgiving and kind. Gott ist versöhnlich und freundlich. He forgives us our sin, our failures. Er vergibt uns unsere Sünden und unser Versagen. Now, understand, that's not automatic. Versteht, dass das nicht automatisch ist. We come to him and he forgives us. Wir kommen zu ihm und dann vergibt er uns. The Bible says when we come to him and we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sin. Die Bibel sagt, dass wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns diese Sünden. But you need to understand, God's heart is always wanting to bring redemption to your life and man's lives. Aber ihr müsst verstehen, dass Gottes Herz immer ist, dass er Vergebung in unser Leben bringt und in das Leben von anderen Menschen. After that. Dem läuft er nach. And he hopes that we will respond so he can show mercy to us. Und er hofft, dass wir darauf antworten, so dass er uns Gnade zeigen kann. Now the God we've described just now desires to be your heavenly Father. Der Gott, den wir gerade beschrieben haben, wünscht sich, dass er dein himmlischer Vater ist. And you can know him and he can be alive in you. Und du kannst ihn kennen und er kann in dir lebendig sein. This God who is all powerful and all knowing. Dieser Gott, der allmächtig und allwissend ist. Who is eternal. Der ewig ist. Who knows all things. Der alle Dinge weiß. Who is love. Der Liebe ist. Kind and forgiving. Freundlich und vergebend. All wisdom. Alle Weisheit hat. This is the God we worship. Das ist der Gott, den wir anbeten. We worship him in the Father, in the Son, and the Holy Spirit. Wir beten ihn an im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. And he, this God, wants a personal relationship with each one of us. Und dieser Gott will eine persönliche Beziehung mit jedem von uns. And he has provided that relationship through the Son of God, Jesus Christ. Und diese Beziehung macht er möglich durch den Sohn Gottes, Jesus Christus. Now, this morning we're going to partake of communion, the Abendmahl. Heute Morgen werden wir das Abendmahl nehmen. And I want you to consider what we've talked about who God is.